Einmal geboren werden, einmal sterben. In Interviews, aber auch in den Straßenkämpfen und sonstigen Aufeinandertreffen mit dem Bund hatte Petrosino den Ton für den Umgang mit der Black Hand vorgegeben: Widerstand. Seine Landsleute sollten sich den Mördern um jeden Preis entgegenstellen. Wer zahlte, zog sich die geradezu brutale Verachtung des Detectives zu. Manchmal, so ein italienischer Journalist, war er auf die Opfer wütender als auf die Verbrecher. Nicht, dass Petrosino kein Mitleid gehabt hätte. Er verstand sehr wohl die Angst, die Drohbriefe der Black Hand bei ihren Empfängern auslösten. Er kannte sie aus eigener Erfahrung, da er jedoch seinen eigenen Tod für ausgemacht, ja für lange überfällig hielt, begriff er nicht, wie man versuchen konnte, sich durch derart in seinen Augen unsägliches Verhalten selbst zu retten. Vielleicht lag das daran, dass er keine Kinder hatte. Jedenfalls war er aufrichtig irritiert davon. Nicht alle gaben Klein bei, sei es, weil der Detective sie dazu inspirierte oder aus persönlicher moralischer Entrüstung. Einige Italiener folgten Petrosinos Beispiel und sagten Nein zum Bund. Einer von ihnen war John Bosaffi. Seine Geschichte ist eine von Hunderten. Bosaffi war ein Selfmade-Man, ein bekannter Bankier im kleinen Italienerviertel der Upper East Side. Eines Tages bekam er Besuch von drei Männern. Der erste, Mr. Christina, war Schuster. Sein Geschäft lief so gut, dass er drei Gehilfen beschäftigen konnte. Er hatte einen in roter Tinte verfassten Brief erhalten, in dem stand, die Black Hand würde sein Blut trinken, sofern er nicht eine bestimmte Summe bezahlte. Dem zweiten Mann, Mr. Campese, Besitzer eines Lebensmittelladens in der Nähe von Christinas Schusterei, hatte man gedroht, ihn in Stückchen geschnitten in ein Fass zu stopfen, wenn er nicht die Stadt verließ. Wiederum ganz in der Nähe von Campeses Laden an der First Avenue befand sich das Friseurgeschäft von Mr. Fascietta, das kürzlich von einer Bombe teilweise zerstört worden war. Alle drei waren Freunde von Bosaffi und in dessen Bank in der Seventh Avenue gekommen, um seinen Rat zu erbitten. Sie überlegten, ob sie bezahlen oder die Stadt verlassen sollten. Etwas anderes kam offenbar nicht in Frage. »Bei der Mutter Gottes«, schwor Campese, »ich verschwinde lieber, bevor die mich umbringen oder eins meiner Kinder entführen.« Bosaffi verstand ihre Angst. Auch seine Kunden waren Italiener. Auch er hatte sieben Kinder. Sein Ältester hieß Antonio, nach seinem Großvater, der die Familie nach Amerika gebracht und 1872 in den Straßengräben von New York geschuftet hatte, um seinem Ältesten eine Schulausbildung zu ermöglichen.